Die südkoreanische Internetzeitung Prisian veröffentlichte am 8. Januar einen Beitrag von einem Schriftsteller über das Verbrechen von Ban Ki-moon. Darin wurde unterstrichen, es gebe Leute, die absurd behaupten, dass die Erfahrung von Ban Ki-moon, die er während seiner Amtszeit als UNO-Generalsekretär gesammelt habe, zur Lösung der Fragen über die Wiedervereinigung Koreas und die Kernwaffen Nordkoreas beitragen könne. Ban Ki-moon habe in den vergangenen 10 Jahren als UNO-Generalsekretär die Süd-Nord-Beziehungen gar nicht verbessert, sondern sich als teuer Untertan der USA, der gegen den Norden gerichteten Politik der Regierungen von Lee Myung-bak und Park Geun-hye angeschlossen.